Zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nutzerklärung vom 15. Juni nahm der Direktor des Instituts für Homöopathie in Myanmar, Tin Tun, am 8. Juni eine Stellung. Er betonte dabei, Herr Kim Jong-il sei ein herausragender Patriot gewesen, der den Kampf des koreanischen Volkes für Zusammenschluss der Nation und für Wiedervereinigung des Landes zu Sieg und Ruhm geführt habe.